Jetzt begeben wir uns auf eine kleine Reise und 1729 Kilometer entfernt von Karlsruhe aus und dann kommen wir in Belarus raus. Belarus ist ein Weißrussland, ein Binnenland in Osteuropa. Seit dem Ukraine-Krieg hat sich dort die Lage nicht gerade verbessert. Selbst zuvor war die Lage so, dass politische GegnerInnen des Systems verfolgt wurden und inhaftiert wurden. Igor Bencher, der ist Sänger von Mr. X, einer relativ bekannten Band, und der war auch jetzt schon mehrere Male in Haft. Inhaftiert sind auch Skinheads, und zwar antifaschistische Skinheads, die sich als AnarchistInnen oder als KommunistInnen sehen. Unter anderem sind da jetzt gerade in Haft seit Januar der Mikalaj Dzjadok. Ich weiß nicht, ob man so ausspricht, aber ihr verzeiht mir das hoffentlich. Oft wird ihnen vorgeworfen, dass sie sich halt gegen den Staat wehren und sich bezüglich des Krieges äußern. Und zum anderen werden ihnen auch bestimmte Handlungen vorgeworfen, die aber keinen Halt haben. Speziell bei ihm wurde eine Sicherheitsverwahrung angewiesen, weil er sich mal schon mal in Haft saß, er sich selbst verletzt hat, und dahin hat man ihn jetzt in Sicherheitsverwahrung gebracht, als sozusagen als Prävention. Dann sind die AnarchistInnen Alexander Belov, Evgeny Rubashko und Artem Slovey genauso in Haft und werden unter Druck gesetzt, weil sie teilgenommen haben, oder ihnen wird vorgeworfen, die Teilnahme an einer extremistischen Formation von Parmen. So geht es einigen, und ich möchte euch auch speziell nochmal eine Situation einer Person vorstellen, und zwar die Kita, die ist jetzt auch schon länger in Haft, mittlerweile sind es mehr als 3 Monate. Sie macht auch auf Instagram mehrere Stories, wie es ihr gerade geht, also sprich, sie schickt Post raus und die wird dann veröffentlicht. Und genau, jetzt kam irgendwie am 27.06. die Nachricht aus dem Gefängnis, dass es ihr soweit ganz gut geht. Ist natürlich nicht gerade die beste Zeit für sie ist, aber sie es als Herausforderung sieht. Sie freut sich über die Solidarität, die ihr gegenüber gezeigt wird, und die Bekundung von Solidarität. Sie kam nicht allein in Haft, sondern mit ihrem Ehemann Fredia, und beide wurden festgenommen, weil sie anscheinend Propaganda gegenüber dem Staat veröffentlichen und angeblich zur Gewalt gegen Polizistinnen aufrufen. Was quasi ihnen als Tatvorwurf vorgelegt wurde, ist, dass sie auf Instagram Posts verfasst haben, wo sie halt gegen quasi sagen, dass das nicht in Ordnung ist, dass die Polizeigewalt überhand nimmt und dass man sich zur Wehr setzen muss. Ich wollte euch jetzt noch einen Artikel, der mich besonders beeindruckt hat, vorlesen. Und zwar vom ABC Belarus. Das ist eine Organisation, die sich um politische Gefangene kümmert. Und die haben einen Artikel veröffentlicht. Der Fall des Anarchisten Alexander Zaitsev vom 4.2.2022. Im Dezember erhielten wir die Information, dass Alexander Zaitsev, der sein Engagement für die anarchistische Bewegung erklärte, in Wodaka in Untersuchungshaft war. Es dauert eine ganze Weile, bis wir die Geschichte dieses Mannes verifiziert und ihr auf den Grund gegangen waren. Im Jahr 2020 nahm Zaitsev aktiv an Protesten gegen das Regime teil und wurde mindestens einmal im November unter dem Artikel 23.34 des Volkes festgenommen. Während der Haft traf Zaitsev einen Mann, der sich als Dmitri Sergenko vorstellte. Kameraden aus dem Parmen-Team, also ein Widerstandsteam, fanden den richtigen Namen des Mannes heraus, Dmitri Akulich, der seit vielen Jahren für das Innenministerium als Provokateur und Gefängnisagent zusammengearbeitet hatte. Akulich beginnt aktiv mit der Entwicklung des Zaitsev, und im Sommer planen beide bereits eine radikale Aktion. Sie wollen Sukalovs Dacia in Brand setzen, um ein schönes Bild der Untersuchung zu zeichnen, sagt Akulich. Dass er sich mit der Gruppe Dorky Fly in Verbindung gesetzt hat und sie für ihn bezahlt haben, um 2 5-Liter Flaschen Benzin zu kaufen. Unweit der Dacia werden beide von Almaz festgenommen. Zaitsev gesteht alles und steht nun unter Terrorverdacht nach Artikel 289 Teil 3. Strafe bis Todesstrafe. Wir kennen Akulis Status in diesem Fall nicht, aber er geht höchstwahrscheinlich als Zeuge mit dem falschen Namen Sergenko durch. Es ist bemerkenswert, dass Akulis einen echten Pass mit einem falschen Namen erhielt, um mit Zaitsev zu arbeiten. Jetzt wird Alexander Zaitsev weiterhin in Untersuchungshaftanstalt festgehalten und wartet auf seinen Prozess. Wir haben fast keine Informationen über den Anarchisten selbst, da keiner der Aktivisten ihn kennt. Diese Geschichte zeigt auch, dass die Polizisten an Provokationen beteiligt sind, um die Repression fortzusetzen und den Mythos des Terrorismus zu verbreiten. Jetzt ist es äußerst wichtig, sich daran zu erinnern, eine Sicherheitskultur zu haben und sich die Zeit zu nehmen, sich mit Texten zur Bekämpfung von Repressionen vertraut zu machen. Genau, das war der Artikel, den könnt ihr auch nachlesen, allerdings ist es auf Englisch, ich habe mir den übersetzen lassen. Wenn ihr auf www.abc-belarus.org geht, da findet ihr diesen Text. Genau, jetzt kommt noch Musik und zwar hat die Kita, bevor sie ins Gefängnis kam, noch einen Song mit einer Gruppe aufgenommen als Sängerin und den werde ich jetzt spielen. Viel Spaß!